Das Stück spielt in New York und London. Zeit, der lange, heiße Sommer 1995. Oder war es 96? Es ist Grace Kelly und James Stewart gewidmet, ganz zu schweigen von meinen lauten Nachbarn. Salzburg in London von Marcy Cahan, aus dem Amerikanischen von Moshe Khan. Regie Klaus Meerländer. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our care. Reden wir nicht weiter über die undichte Stelle im Badezimmer. We'll save our fares. I've a cozy. Ich schreibe Drehbücher. Rein für Geld. Mein Lebensunterhalt, der einigermaßen passabel ist, verdiene ich damit, dass ich am laufenden Band unsägliche und auch gewalttätige Drehbuchgeschichten für Hollywood-Produzenten auskotze. Na, Sie wissen schon. Einsame Frauen in abgelegenen Farmhäusern, an die sich wahnsinnige Psychopathen heranschleichen. Nicht gerade die Art von Film, die ich mir selbst ansehen würde. Immerhin war ich mal eine klasse Drehbuchautorin. Meine Filmfiguren waren witzig und weltgewandt. Ihre Gewalt beschränkte sich auf das kräftige Umrühren ihrer trockenen Martinis. Aber leider ist Cary Grant tot und mein Bankkonto leer. Das ist auch der Grund, weshalb ich an einem schwülen Juli-Nachmittag das schauerliche Drehbuch von jemand anderem für müde $50.000 neu geschrieben habe. Inzwischen war jeder, den ich in New York kannte, längst raus an den Strand gefahren. Außenaufnahme. Abgelegenes Farmhaus. Nacht. Lola steigt aus dem Auto und geht auf das Haus zu. Schwenk auf Budweiser, der sie von einer Hecke in der Nähe beobachtet. Das Messer an seinem Gürtel blitzt im Mondlicht auf. Mann! Vielen Dank. Schnittinnenaufnahme. Schlafzimmer. Nacht. Lola liegt alleine im Bett. Noch schläft sie nicht. Sie hört ein Klicken. Sie hört ein Feuerwehrauto. Ach, gleich verliere ich den Verstand. Ach, na, großartig. Genau, was ich jetzt brauche. Mr. Gonzales, hier ist Esther Salzburg in Apartment 4F. Esther Salzburg. Bei mir ist der Strom ausgefallen. Wieso ich das weiß? Mein Computer arbeitet nicht mehr. Die Lampen sind ausgegangen. Die Klimaanlage steht still. Das Leben in Apartment 4F hängt am seidenen Faden, Mr. Gonzales. Die undichte Stelle im Badezimmer? Reden wir doch jetzt nicht darüber. Ich will wissen, was mit dem Strom ist. Ah ja, der Elektriker ist im Urlaub. Mr. Gonzales, ich habe einen festen Abgabetermin. Ich muss ein Drehbuch bis Ende August fertig haben. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, Mr. Gonzales? Der Druck, die Angst. Was heißt das? Es ist doch erst Juli. Na, tausend Dank, Mr. Gonzales. Fünf Stunden später kam der Strom wieder. Zu dem Zeitpunkt wusste ich genau, was ich schreiben musste. New Yorker Drehbuchautorin sucht Mietmöglichkeit für den Sommer in London. Ruhige, zentrale Lage. Ich mag England. Ich bin dort aufs College gegangen. Und außerdem war ich dort noch immer irgendwie in jemand verliebt. Er würde wohl kaum in der Stadt sein und seine Frau auch nicht. Liebe New Yorker Drehbuchautorin, ich glaube, meine Wohnung könnte genau das sein, wonach Sie suchen. Sie liegt gleich um die Ecke des Funkhauses, im Herzen von West End, auf der Rückseite eines Wohnhauses aus der Zeit Edwards des Siebenten und daher so still wie ein Grab. Mit freundlichen Grüßen, Lucinda Sloan. Mrs. Krogstad ist im Mietpreis inbegriffen. Mrs. Sloan? Ich bin Esther Salzburg. Oh, ich bin nicht Mrs. Sloan. Mrs. Sloan ist im Ausland. Ich bin Mrs. Krogstad. Mrs. Sloan ist im Sommer nie in London. Hat sie Ihnen von mir erzählt? Esther Salzburg. Ich miete die Wohnung bis zum 4. September. Ich bin über Sie informiert. Ich muss Ihnen Ihre Instruktionen geben. Bitte benutzen Sie nicht den CD-Player. Wieso nicht? Anweisung von Mrs. Sloan. Auch nicht die Waschmaschine. Der Motor ist ein bisschen schwach. Gut. Kein CD-Player, keine Waschmaschine. Die elektrische Kaffeemühle ist auch schon ein bisschen hinüber. Langsam sehe ich klar. Ihr erstes Mal in London? Sie müssen Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett besuchen. Ich war schon oft in London. Westminster Abbey, Selfridges, das Hard Rock Café. Ich habe einige Zeit in Cambridge studiert. Denken Sie daran, immer in beide Richtungen zu sehen. Hier fahren wir links. Ich weiß. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heiß ist. Der heißeste Sommer seit 50 Jahren. Die Schlüssel. Eckige Schlüssel für Haustüre, runde Schlüssel für Wohnungstüre, glatte Schlüssel für Türe zum Patio. Ein Patio? Mrs. Sloan hatte gar nichts davon erwähnt. Nicht zu empfehlen. Sonniges Plätzchen, viele Wespen. Oh. Ich muss jetzt gehen. Jeden zweiten Morgen komme ich um 8, gehe um 12. Mrs. Krogstad, ich bin Schriftstellerin. Es macht mir nichts aus, die Wohnung selbst sauber zu machen, aber ich brauche unbedingt meine Ruhe. Das ist unmöglich. Ich bin im Mietpreis mit drin. Sie haben übrigens Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Und denken Sie daran, London ist eine gefährliche Stadt. Sprechen Sie nicht mit Fremden. Also dann, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Miss Salzburg, hier spricht Lucinda Sloan. Ich hoffe, Sie finden sich ohne Mühe in Ihrer neuen Umgebung zurecht. Gerade fiel mir ein, dass ich vergessen habe, Mrs. Krogstad anzuweisen, Ihnen zu sagen, bitte benutzen Sie nicht das Videogerät. Vielen Dank. Und wie steht's mit dem Atmen, Mrs. Sloan? Ist das erlaubt? Esther? Ah, hier ist Walter. Was machst du in London? Ich hoffe, du arbeitest an dem Drehbuch. Wie viel hast du schon geschafft? Fax mir ein paar Seiten durch, okay? Ist mir egal, wie vorläufig sie noch sind. Ich muss mich nur davon überzeugen können, dass du auf dem richtigen Dampfer bist. Okay? Okay, jede Walter. Dritte Seite okay, einmal. Okay, okay. Okay? Esther, hier ist Caroline. Willkommen in London. Ruf mich an, sobald du da bist. Du wirst es nicht glauben, aber ganz zufällig habe ich Hedley Whitman im Chelsea Arts Club getroffen. Stell dir vor, Hedley und Eleanor lassen sich scheiden. Das glaube ich nicht. Carolines unglaubliches Zusammentreffen. Ich hatte mich mit Caroline zum Lunch in der Great Titchfield Street verabredet. Wir saßen an einem Tisch draußen, im erbarmungslosen Sonnenschein. Ich hatte Spaghetti alla Carbonara. Caroline spielte mit ein paar mit Basilikumblättern besprenkelten Tomaten herum. Alles, was Sie über Caroline wissen müssen, ist, sie wurde in einem Schloss in Irland geboren. Sie wiegt ungefähr 37 Kilo. Sie hat einen Universitätsabschluss in Sanskrit. Ist das nicht unglaublich? Mr. Liebestreu und Mrs. Ewigdein trennen sich. Armer Hedley. Das Beste, was ihm überhaupt je passieren konnte. Wie kannst du so etwas sagen? Er vergötterte Eleanor. Genau, er betete sie an und sie meinte, er sei ja auf ewig sicher. Ich glaube, Außenstehende können überhaupt nicht wissen, was sich in einer Ehe wirklich abspielt. Findest du nicht, dass es das allerunglaublichste Zusammentreffen ist? Hedley kehrt von Bulgarien zurück und trennt sich von Eleanor. Du entschließt dich, den Sommer in London zu verbringen. Am gleichen Tag, an dem ich deinen Fax bekomme, treffe ich ganz zufällig Hedley in Chelsea. Caroline, ich interessiere mich nicht für Hedley Whitman. Erinnerst du dich an Cambridge? Ihr beide seid bis zum Morgengrauen aufgeblieben und habt euch heiser diskutiert. Genau das ist es. Wir haben nichts, was uns verbindet. Hedley bekommt Klaustrophobie in der Untergrundbahn. Ich bekomme Agoraphobie auf dem Land. Er interessiert sich nicht für Filme. Ich interessiere mich nicht für Cricket. Sein Lieblingsschriftsteller ist P.G. Wodehouse. Meiner ist Thorpe Bellow. Gegensätze ziehen sich an, Esther. Hör zu. Hedley Whitmans Vorstellung einer angenehmen Nacht draußen ist, bei Monsun irgendwo im Dschungel zu stranden, nachdem er seine Malaria-Tabletten, seine Landkarte, seinen Kompass und seinen Eingeborenenführer verloren hat. Er würde dich gerne wiedersehen. Ich habe für Freitagabend ein Dinner für uns drei arrangiert. Ich muss ein Drehbuch schreiben. Du kannst mit ihm zu Abend essen. Nein, vielen Dank. Hadley und ich haben zu viel gemeinsam. Jogging vor dem Wiedersehen. Was mache ich da eigentlich? Ich jogge nie. Ich habe mein Gewicht schon vor Jahren akzeptiert. Manche trinken, andere rauchen. Ich esse Chocolate Chip Cookies. Nichts Besonderes. Hadley Whitman. Okay, dann ist er eben charmant, weltgewandt, brillant, alles, was ich an einem Mann immer mochte. Aber er hat mich nicht geheiratet, er hat Eleanor geheiratet. Wie viele Kilo wird man in 2 Tagen los, wenn man nichts isst und die meiste Zeit mit Joggen verbringt? Ich verstehe immer noch nicht, was passiert ist. Ich verstehe immer noch nicht, wie es passiert ist. Esther hat's dir doch gesagt, Hadley. Ich war im Regent's Park joggen. Genau das ist es ja. Du joggst doch sonst nie. Du bist gerade mal 2,5 Tage in London und dann beschließt du zu joggen. Ich bin gelaufen und dann war da plötzlich ein Gullideckel am Rand des Fußwegs. Den habe ich nicht gesehen. Aber warum nicht? Hadley, Esther hat sich den Knöchel gebrochen. Sie hat Schmerzen. Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe eine Tablette genommen. Ich habe den Gullideckel nicht bemerkt, weil ich nachdachte. Worüber hast du nachgedacht? Über mein Drehbuch. Im Geiste schrieb ich an meinem Drehbuch. Also wirklich, Esther, du erwartest doch nicht, dass wir glauben, dass der Schund, den du am laufenden Band produzierst, tiefes Nachdenken verlangt. Du hast recht. Also, ich habe über dich nachgedacht. Über mich? Ich habe über die schier unergründlichen Reisebücher nachgedacht, die du schreibst, Hadley. Darüber, dass sie Preise gewinnen, obwohl keiner sie wirklich bis zu Ende lesen kann. Hängen dir die Trauben vielleicht ein bisschen zu hoch? Und darüber, wie herablassend du bist. Ich dachte, wie du, wenn ich jemals das Pech haben sollte, hinzustürzen und meinen Knöchel zu brechen, meinen Gipsverband mit einem Epigramm in Altgriechisch beschreiben würdest. Ja, und dich dann weigern, es zu übersetzen. Großartig. Du läufst ja richtig zu großer Form auf. Sprich bloß nicht von Laufen. Prost. Unglaublich. Die Sonne ist schon vor einer Stunde untergegangen. Es ist immer noch stickig heiß. Kann man vielleicht das Fenster da öffnen? Ja, vorausgesetzt, du willst die Nachbarn hören. Was meinst du damit? Mach das Fenster auf. Da wohnst du ja gleich unter Wladimir Horowitz. Da gibt's Schlimmeres. Ach, du liebe Zeit. Und wie lange geht das weiter? Nach ungefähr einer Stunde lässt es nach. Das ist doch schon was ganz anderes. Mr. und Mrs. Kamasutra von nebenan. Ja, wie hieß es? Keine laute Musik. Du müsstest hören, was bei meinen Nachbarn samstags nachmittags los ist. Stell das ab! Das nenne ich schlagfertig. Na, wenigstens hast du keinen Baulärm. Hadley, was meinst du? Du bist doch überall herumgekommen. Wo kann ich ein jüdisches Nonnenkloster für mich finden? Nachts kracht's. Die nächsten Tage waren ziemlich monoton. Mein gebrochener Knöchel juckte und hämmerte. Mrs. Krogstad schneite jeden zweiten Morgen wie eine norwegische Kuckucksuhr herein. Und während sie die Wohnung sauber machte, sang sie mit Vorliebe Lieder ihrer Heimat. Wladimir Horowitz übte sein Chopin-Nocturne. Portionsweise. Das Paar gleich nebenan von mir gab der Redewendung auf den Putz hauen eine neue Bedeutung. Das Baby wurde kein bisschen glücklicher. Der Zimmermann fand immer neue Bereiche, die er sich vornehmen konnte. Judy Garland wurde weiterhin vom Lächeln ihres Liebhabers aufgeheitert. Auch wenn nicht jeder damit einverstanden war. Caroline kam jeden Nachmittag um 4 vorbei. Mit Lebensmitteln und Mitgefühl. Orangensaft, Eier von Freilandhühnern, Naturjoghurt. Hat Hadley angerufen? Nein, Hadley hat nicht angerufen. Hadley mag mich nicht besonders, Caroline. Unsinn, er vergöttert dich. Du vergötterst ihn. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist daher nicht überraschend, dass sich mein Drehbuch um keine Zeile weiterentwickelt hatte, seit ich von New York weggeflogen war. Das war der Augenblick, in dem ich mich entschloss, nachts zu arbeiten. Innenaufnahme, Schlafzimmer, Nacht. Lula liegt allein im Bett. Sie schläft noch nicht, sie hört ein Klicken. Setzt sich aufrecht ins Bett. Nein, sie würde sich doch nicht hinsetzen. Sie hört ein Klicken. Sie liegt da vor Angst wie gelähmt. Oh nein. Sie schläft noch nicht. Sie hört ein Klicken. Sie dreht sich zur Seite und greift nach einem Messer auf dem Nachttisch. Das hört sich schon besser an. Sie packt das Messer, als Budweisers schwere Schritte immer näher auf die Schlafzimmertüre zukommen. Die Türe fliegt auf. Lola erwartet ihn. Stell das ab! Ich mag's aber! Stell das ab! Ich mag's aber! Bleib dir ja verbleiben! Ich werd's dir schon zeigen, du! Bleib, wo du bist! Da fehlt doch was. Orangensaft, Eier von Freilandhühnern, Naturjoghurt, Napfkuchen. Caroline, keinen Zucker. Du brauchst etwas, was dich aufheitert. Ich bin wahnsinnig glücklich. Und das sind auch Mr. und Mrs. Selig von nebenan. Hat Hedley angerufen? Oh, hör auf damit. Du musst mich ja deshalb nicht gleich beißen. Tut mir leid, ich war die ganze Nacht auf. Hör dir das an. Ich weiß, das ist lauter als ein Jahr. Und trotzdem, was hörst du bei alledem nicht? Was meinst du? Da fehlt doch was. Was? Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Vielleicht schlafen sie ja. Sie hatten eine fürchterliche Auseinandersetzung vergangene Nacht. Es hörte sich an, als hätte er die Stereoanlage zertrümmert und ihr dann eine geknallt. Dann ist sie wahrscheinlich zurück nach Hause zu ihrer Mama gerannt. Ich glaube nicht. Den ganzen Vormittag über habe ich nichts gehört. Weißt du, in welcher Wohnung sie wohnt? Über dem Baby. Muss wohl die oberste Etage sein. Vielleicht sind sie ja weggegangen. Und wenn er sie umgebracht hat? Esther, sie hatten Streit. Das kommt doch dauernd und überall vor. Ich spüre es, Caroline. Irgendetwas stimmt da oben nicht. Du hast zu viel über Morde geschrieben. Das kannst du wohl sagen. Er schneidet sie in Stücke. Innenaufnahme. Farmhaus. Tag. Lola kocht Eier. Sie blickt zu Budweiser hinüber, der an einen Stuhl am Tisch gefesselt ist. Lola, wie möchten Sie Ihre Eier? Ja, bitte? Esther, hallo, Walter hier. Walter, hier ist es 3 Uhr morgens. Hör mal, die Seiten, die du mir durchgefaxt hast, Esther, das kannst du doch alles nicht ernst meinen. Ich meine es ernst, Walter. So, ich soll also wirklich glauben, dass diese arme, schutzlose Lola es fertig bringt, einen Psychopathen zu überwältigen? Kann ja sein, dass die arme, schutzlose Lola gar nicht so schwach und verwundbar ist, wie du glaubst, Walter. Esther, wir haben einen Handlungsablauf vereinbart. Budweiser greift Lola an, Maynard befreit sie, dann flieht Budweiser und pirscht sich an Maynard heran. Und während das alles um sie herum passiert, stickt sich die arme, schutzlose Lola mit Makramee-Arbeit und Bauernspitzen durch den ganzen Rest des Films. In dem Film geht es nicht um die arme, schutzlose Lola, sondern um Budweiser, der, wenn wir Glück haben, von John Malkovich gespielt wird, als Gegenspieler von Maynard, der wahrscheinlich von Bruce Willis gespielt wird. Solche Filme haben wir alle doch schon 100-mal gesehen, Walter. Esther, wir machen einen kommerziellen Film. Wenn man die Erwartungen der Zuschauer auf den Kopf stellt, dann steckt darin ein großes kommerzielles Potenzial. In deiner Freizeit kannst du ja meinetwegen auf den Kopf stellen, was du willst. Du hast noch knapp 3 Wochen Zeit, Esther. Ich will das Drehbuch genau so haben, wie abgesprochen. Walter, okay, ich ruf dich zurück. Was? Ich ruf dich zurück. Wir müssen das jetzt auf die Reihe kriegen, denn wenn wir nicht sofort... Ich kann jetzt nicht reden. Komm, mach schon, Caroline. Nimm den Hörer ab. Hi, tut mir leid, bin nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Er schneidet sie in Stücke. Trennt die Gliedmaßen vom Körper, lässt die Beweise verschwinden, vergräbt sie. Was soll ich nur tun, Caro? Ruf mich an. Hallo? Bitte geben Sie mir die Polizei. Es geht um einen Notfall. Nicht Sheen, Hedley. Lass uns noch mal von vorn beginnen, Esther. Hedley, wir haben nicht viel Zeit. Vor 2 Nächten hast du einen Familienstreit gehört. Ja. Und der schien in Gewalt auszuarten. Nicht schien, Hedley. Er war gewalttätig. Dann Ruhe, den ganzen Tag über. Kein Judy Garland-Song mehr. Dann, vergangene Nacht, spät nachts. Ganz unverwechselbar, Hedley, eine Kettensäge. Jetzt hör mir zu, Esther. Es war wirklich nicht nötig, dir ein so ausgeklügeltes Szenario auszudenken, nur weil du mich wiedersehen wolltest. Ausgeklügeltes Szenario? Du spinnst wohl. Ich weiß, es ist dein Beruf. Aber warum sollten wir so tun, als würden wir eine Szene aus Hitchcocks Fenster zum Hof spielen? Du hättest mich ganz einfach anrufen und ein Abendessen vorschlagen können. Der einzige Grund, Hedley, warum ich dich angerufen habe, war, dass Caroline verschwunden ist und die Polizei überhaupt nicht hilfreich war. Du hast die Polizei angerufen? Natürlich habe ich sie angerufen. Sie kam heute früh am Morgen. Und? Sie haben oben an die Wohnungstüre geklopft, aber keine Antwort bekommen. Die Nachbarn unter ihnen haben gesagt, die da oben seien weggefahren. Ja, da hast du es ja. Es ist Juli, es ist heiß, da fahren die Leute eben weg. Wenn sie weggefahren sind, wieso höre ich dann eine Kettensäge mitten in der Nacht? Die Kettensäge gehört natürlich dem Typ, der beim letzten Mal, als ich hier war, herumgehämmert hat. Nein, das war im Erdgeschoss, Apartment 17. Die Kettensäge ist im oberen Stockwerk, Apartment 21. Weißt du, was ich glaube? Nein, was? Du bist schon viel zu lange in dieser stickigen, düsteren Wohnung eingesperrt. Komm, nimm die Krücken. Nein, ich muss ein Drehbuch schreiben. Gib die Krücken rüber. Wo bleibt dein Sinn fürs Abenteuer? Hedley holte den Kaffee. Da hörte ich es. Un cappuccino con cannella per la bella signorina. Ja, danke. Die dicke Frau hinter mir. Wo? Starr jetzt nicht rüber. Was ist mit ihr? Sie summt den Song. Den von der Schallplatte. Ah ja? Eigentlich sieht sie gar nicht aus wie ein Judy Garland-Fan. Verstehst du denn nicht? Ich habe mich getäuscht. Nicht der Mann hat seine Frau aus dem Weg geschafft, sondern die Frau hat... Was ist das? Sie steht auf. Du musst ihr nach. Sei nicht albern. Hedley, ich wette mit dir, sie geht um die Ecke und ins Haus Nummer 21. Sie verschwindet, Hedley. Okay, ich bin gleich wieder da. Nimm dich in Acht, sie ist gefährlich. Sing when the strings of my heart. Warum hast du so lange gebraucht? Sie geht wirklich verdammt langsam. Du hattest recht, Esther. Ich wusste es. Sie ging in die Nummer 21. Unsere dicke Freundin ist mit Sicherheit noch auf dem Weg ins oberste Stockwerk. Bingo. Natürlich beweist das noch gar nichts. Was soll das heißen? Sie summte doch den Song. Genau das. Sie ist nicht tot. Ihr Mann wird ihr eine gescheuert haben, aber sie überlebte, um noch einen weiteren Tag lang zu summen. Wo ist dann ihr Mann? Weiß nicht. Nicht in der Stadt. Du musst sie ausfragen, Hedley. Ich bin Reiseschriftsteller, kein Kriminalkommissar. Erzähl ihr doch, dass du dich nach Jahren exotischen Globetrottens entschlossen hättest, ein Buch über deine Heimatstadt zu schreiben. Und du würdest gern mit einfachen Leuten über ihre Erfahrung reden, wie sie so in London leben und zurechtkommen. Also wirklich, Esther. Ich habe im Augenblick eine Menge um die Ohren. Im September fahre ich nach Afghanistan. Hedley, sie könnte jeden Augenblick ausziehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du erwartest von mir, dass ich lüge. Ich erwarte von dir, dass du ein bisschen übertreibst. Genau wie in deinen Büchern, wenn du erzählst, was du für aufregende Dinge am oberen Amazonas gemacht hast. Ich dachte, du fändest meine Bücher unlesbar. Wie kannst du das sagen? Ich bin dein größter Fan. Komm schon, in meiner Wohnung habe ich einen tragbaren Rekorder. Dann ist sie eben nicht Peter Ustinov. Ich weiß nicht genau, ob ich das verstehe, Esther. Ich habe dich angerufen, Caroline, als die Kettensäge eingesetzt hat. Ich war auf dem Land und fotografierte Gartenstatuen. Das habe ich dir doch alles gesagt. Nein, das hast du nicht. Wie dem auch sei, zuerst war da die Kettensäge. Sie zerstückelte den Körper... Das weißt du doch gar nicht. Dann im Café. Sie saß hinter mir. Ein riesiges Weib von rabelaischen Ausmaßen. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen und sie war tätowiert. Du konntest ihre Tätowierungen sehen? Naja, sie sah ganz so aus, als hätte sie eine Menge Tätowierungen. Und sie summte. Genau. Sie summte denselben Song, den sie immer spielte, bevor der Krach begann. Das ist der Grund, warum ich Hedley hinaufgeschickt habe. Hedley? In die Wohnung einer Mörderin? Wir wissen ja nicht, ob sie eine Mörderin ist. Aber Hedley ist zwar groß, aber doch nicht so stark. Und wie war das in seinem Buch, als er den Kannibalen von Papua-Neuguinea gegenüberstand? Die Kannibalen waren doch winzig klein. Aber was soll's, das ist Reisebeschreibung. Keiner erwartet von einem, alles zu glauben. Moment mal. Willst du sagen, dass Hedley in seinen Reisebeschreibungen lügt? Hedley, wieso hast du so lange gebraucht? Ich habe sie auf Tonband. Hi, Caroline. Diese Frau hat wirklich eingewilligt, von einem völlig fremden Menschen auf Tonband aufgezeichnet zu werden? Ich habe ihr erzählt, ich sei Anthropologe. Fabelhaft! Hau ihr einfach ein bisschen Fachjargon um die Ohren. Sie sagt, sie heißt Andrea Booth. John Wilkes Booth, Abraham Lincolns Mörder. Natürlich, natürlich. Ätzend. Los, lass hören, was auf der Kassette ist. Ich bin in London geboren. Würden Sie Ihren Namen nennen? Habe ich doch schon gesagt. Aus dokumentarischen Gründen. Scharf, Hedley. Andrea Booth. Ich bin in London geboren. Diese Haben Sie Stimme. Schon immer in Fitzrovia gewohnt? Nicht sehr freundlich. Oh? Im Zentrum von London? Ach so, ja. Ich wohne mitten in London. Ich wohne gern hier. Das ist so zentral. Ich Wo weiß. Besonders mörderisch klingt in sie London. Nicht. Ich habe immer schon in London gewohnt. Hat sich viel verändert seit Ihrer Kindheit? Was? Na, London. Ach so. Ja, mehr Autos. Es gibt viel mehr Autos. Und es ist dreckig und so. Und was? Und was? Nein, Entschuldigung. Ich dachte, Sie wollten etwas sagen. Was? Das ist doch lächerlich. Schon gut, dann ist sie eben nicht Peter Ustinov. Was? Ihr Mann? Ist der auch aus London? Ja. Meine Großmutter stammt aus Essex. Sie will Zeit schinden. Jetzt ist sie blind. Aber... Naja, sie hat sowieso nicht mehr lange zu leben, meine Großmutter. Die ist 92. Sie lenkt nur ab. Ist sie schon lange verheiratet? Was? Naja. lang genug. Oh Gott, was für ein Lachen. Was tun Sie, wenn Sie und Ihr Mann sich in London amüsieren wollen? Sich gegenseitig umbringen. Tut mir leid, ich muss jetzt weg. Psst. Ja, natürlich. Nur noch eine Frage. Das reicht jetzt. Vielen Dank. War es das schon? Es ist ziemlich klar, dass sie nicht über ihren Mann reden wollte. Das würdest du auch nicht tun, wenn du deinen Ehemann gerade zu Tode geknüppelt hättest. Nur weil die Frau sich nicht richtig ausdrücken kann, ist sie ja noch keine Mörderin. Stimmt. Und wie sieht's mit ihrer Körpersprache aus, Hedley? Als du ihren Mann erwähnt hast, ist sie da zusammengezuckt? Sie sah so gelangweilt aus, dass ich dachte, sie würde jeden Moment vor meinen Augen einschlafen. Na, weil sie natürlich die ganze Nacht auf war, um den Körper ihres Mannes in handliche Portionen zu schneiden. Beweis das, Esther. Du hast nicht den Schatten eines Beweises. Ich habe gehört, was ich gehört habe, Caroline. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir ein anderes Hobby suchst. Caroline hat recht. Sei still, Hedley. Ich habe mit ihr gesprochen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese mit Körperfülle gesegnete Frau da oben sich irgendwie schuldig gemacht hat. Ich habe gehört, was ich gehört habe, Hedley. Nur nichts von den Müllsäcken. Müllsäcke? In ihrer Küche. Ich konnte sie vom Wohnzimmer aus sehen, an die 20. Aus schwerem Plastik, dunkelgrün, zugeschnürt mit Kordel. Oh mein Gott, hat's gestunken? Ich konnte ja nicht nah genug heran, um das herauszufinden. Du musst unbedingt zu ihr zurückgehen, Hedley. Nein. Nein, danke. Ich war schon beim ersten Mal länger da, als ich wollte. Aber du, Caroline. Ich? Du bist doch Fotografin. Aber ich fotografiere Pferde und Debütantinnen. Wenn es da keine Trensen gibt oder einen Zusammenhang mit Kultur, schaue ich es mir gar nicht erst an. Aber davon weiß Andrea Booth ja nichts. Wenn es dich wirklich so brennend interessiert, Esther, warum gehst du dann nicht einfach zu ihr? Ich? Ich? Auf Krücken? Und was ist, wenn sie auf mich losgeht? Und was ist, wenn sie auf uns losgeht? Zwei gegen eine, das schafft ihr schon. Ihr müsst doch nur herausfinden, was in den Müllsäcken ist. Ich muss mich mit einem Ex-Agenten der CIA treffen. Nach meiner Einschätzung hätte sich Hedley innerhalb von 5 bis 10 Minuten wieder in die Wohnung von Andrea Booth hineinreden können. Dann weitere 10 Minuten für Caroline, um ihre vorgetäuschten Fotos zu schießen. Und während sie damit beschäftigt wäre, würde Hedley so tun, als müsse er auf die Toilette. Was ihm die Zeit geben würde, die er brauchte, um mit Sicherheit festzustellen, dass die Müllsäcke wirklich die abgetrennten Körperteile von Andrea Booths Ehemann enthielten. Die ganze Angelegenheit hätte innerhalb von 30, allerhöchstens 45 Minuten durchgezogen werden können. Nach einer Stunde wurde ich unruhig. Nach 1,5 Stunden wollte ich die Polizei anrufen. Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon die Polizei anrufen. Was ist? Du schuldest mir 20 Pfund, Esther. So viel hat sie mir abgeluchst, damit ich Aufnahmen von ihr machen konnte. Was ist mit den Müllsäcken? Für jemand, der so dick ist wie sie, ist sie unglaublich eitel. Sie wollte unbedingt in eine schwarze Hose schlüpfen, um schlanker auszusehen. Und der Schmuck erst. Sie wollte einfach alles tragen. Dieses grausige Halsband, das steckte voller Eisenstacheln. Die arme Caroline ist bei den Nahaufnahmen fast aufgespießt worden. Was ist mit den Müllsäcken? Sind weg. Was soll das heißen, sie sind weg? Du hast doch gesagt, da wären 20 davon da. Wie können die so einfach weg sein? Sie hat sie offensichtlich weggeschafft. Ich hatte die Gelegenheit, mir alles gründlich anzusehen. Ich habe es sogar geschafft, den Kleiderschrank im Schlafzimmer aufzumachen. Und? Ein Chaos. Viele Männersachen. Dann hat sie seine Kleidungsstücke also noch nicht beiseite geschafft. Erzähl Esther von der Leiter. Was für eine Leiter? Im Flur stand eine Leiter. Und die war vorher nicht da. Sie führt direkt aufs Dach. Das Dach. Da hat sie also die Müllsäcke abgestellt. Ich schlug ihr vor, wir sollten ein paar Fotos da oben schießen. Aber das wollte sie absolut nicht. Und da hat sie uns aufgefordert zu gehen. Ihr müsst unbedingt zurückgehen. Wir müssen diese Müllsäcke haben, bevor sie sie endgültig wegschafft. Esther, ich bin heute schon zweimal da drüben gewesen. Die Frau ist zwar nicht besonders helle, aber wenn ich jetzt noch einmal bei ihr auftauche und sie um die Erlaubnis bitte, einen Spaziergang auf ihrer Dachterrasse machen zu dürfen, dann muss selbst sie den Braten riechen. Und wenn sie wirklich eine Mörderin ist, dann wird sie Hedley und mich umbringen, um ihre Spuren zu verwischen. Und ich lasse mich nicht gerne umbringen. Nein, vielen Dank. Bingo. Hedley? Esther, tu mir einen Gefallen. Entspann dich. Mrs. Krugstad ist allergisch gegen Katzen. Natürlich habe ich mich nicht entspannt. Ich war die ganze Nacht auf und dachte daran, wie Mrs. Booth den Kopf, den Torso, die Arme und Beine ihres armen ermordeten Mannes die Treppe hinunterschleift. Ich rief Caroline um 10 Uhr an, Hedley um 11, beide dann um Mitternacht. Sie hatten sich ganz offensichtlich hinter ihren Anrufbeantwortern verschanzt. Aber irgendwie musste ich auf dieses Dach gelangen. Mrs. Krogstad! Mrs. Krogstad! Ist was? Könnten Sie heute Morgen nicht ein kleines bisschen leiser sein? Ich muss die Wohnung sauber machen. Mrs. Krogstad, ich versuche nachzudenken. Tatsache ist, irgendetwas Schreckliches könnte passiert sein. Natürlich, das ist schrecklich. Sie haben Ihren Fuß gebrochen. Nein. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie sollten immer in beide Richtungen schauen. Für Sie kommt doch jedes Fahrzeug überraschend. Das meine ich nicht. Ich glaube, einer unserer Nachbarn... Also, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand ermordet worden ist. Wo? Nächste Tür, oberste Etage. Davon hat in der Zeitung aber nichts gestanden. Es ist ja noch nicht entdeckt worden. Ich glaube, die Frau, die da oben wohnt, hat ihren Mann umgebracht und die Körperteile in Müllsäcken aufs Dach geschleppt. Sie müssen die Polizei anrufen. Hab ich schon. Sie glaubt, die Frau da oben sei weggefahren. Aber ich habe sie gestern gesehen. Das müssen Sie der Polizei sagen. Ich weiß. Aber ich muss ganz sicher sein, ob die Müllsäcke noch da oben sind. Sonst würde die Polizei mir sagen, dass ich sie für nichts und wieder nichts belästige. Ja, das verstehe ich. Mrs. Krogstad, was halten Sie davon, wenn Sie bei der Frau, sie heißt Mrs. Booth, klingeln und ihr sagen, dass Sie nach einer entlaufenen Katze suchen müssten? Ich bin doch allergisch gegen Katzen. Das weiß Mrs. Booth aber nicht. Sagen Sie ihr, Sie glauben, Ihre Katze könne sich auf dem Dach versteckt haben. Ja, verstehe schon. Sie wollen, dass ich auf das Dach gehe und so tue, als würde ich eine Katze haben. Richtig. Sie brauchen weiter gar nichts zu sagen. Schauen Sie sich nur gründlich um und stellen Sie fest, ob die Müllsäcke noch da oben sind. Was für Müllsäcke sind das? Ganz gewöhnliche grüne Plastikmüllsäcke. Die Müllsäcke, die ich benutze, sind schwarz. Ich glaube, die da oben sind grün. Würden Sie das tun? Natürlich tue ich das. Wir können doch nicht zulassen, dass diese Mörderin ungeschoren davonkommt. Und wieder richtete ich mich auf ein qualvolles Warten ein. Aber Mrs. Krogstad war innerhalb von 10 Minuten zurück. Ich komme von Mrs. Booths Dach. Und? Da gab es keine grünen Müllsäcke. Da gab es keine schwarzen Müllsäcke. Da gab es überhaupt keine Müllsäcke. Das habe ich geahnt. Sie hat sie beiseite geschafft. Meiner Meinung nach hat sie die Geschichte mit meiner Katze nicht geglaubt. Dauernd hat sie gesagt, Diese Dame behauptet, sie habe eine Katze verloren. Und Mr. Booth hat dauernd gesagt, ach ja, na dann. Er hat mir wohl auch nicht so richtig geglaubt. Was heißt das, Mr. Booth? War da oben etwa ein Mann? Er saß auf dem Dach, saß in einem Lehnstuhl, las Zeitung. Woher wissen Sie, dass er Ihr Mann war? Er hat sich genau wie ein Ehemann benommen. Hat sie nicht angesehen, hat sie nur herumkommandiert, hat ihr gesagt, sie soll endlich mit dem Packen weitermachen. Mit dem Packen? Sie fahren weg. Haben Sie gesagt, wohin? Mir haben Sie es nicht gesagt, aber überall standen Koffer herum. Oh mein Gott. Vielleicht war das ja Ihr Geliebter. Vielleicht haben Sie ja beide Mr. Booth umgebracht und seinen Körper beiseite geschafft. Und jetzt fahren Sie weg und fangen gemeinsam ein neues Leben an. Machen Sie sich keine Sorgen. Das wird nicht lange dauern, denn ganz offensichtlich können sich die beiden nicht ausstehen. Mrs. Krogstad, Sie müssen mir unbedingt noch einen Gefallen tun. Könnten Sie vielleicht einen Brief in den Briefkasten von Mrs. Booth stecken? Sicher. Sehr verehrte Mrs. Booth und Freund, wir sind Ihnen auf die Schliche gekommen. Wir werden in Verbindung treten um Mitternacht, um alles zu unserer beiderseitigen Zufriedenheit zu regeln. Ich verstehe kein Wort. Ich will, dass Sie wissen, dass ich weiß, dass Sie einen Mord begangen haben. Sie sollen glauben, dass ich Sie erpressen will. Ich habe sowas mal in einem Film gesehen. Sehen Sie? Im Leben spiegelt sich die Kunst. Machen Sie schnell. Das war ein Sittich. Dieser Sittich kommt live zu Ihnen aus dem Reich der Vögel in Rajasthan. Hier ist Hadley Whitman. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo ich stecken könnte, aber wenn Sie es interessiert, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Hadley, Esther hier. Neue Entwicklungen. Die Müllsäcke sind zwar verschwunden, aber dafür ist ein Mann auf der Bildfläche erschienen. Natürlich ist er Mrs. Booths Freund. Sie waren im Begriff, sich aus dem Staub zu machen, aber ich habe die Schrauben angezogen. Das Netz zieht sich über Ihnen zusammen. Um Mitternacht, Hadley. Komm herüber, sobald du diese Nachricht gehört hast. Expertenhand mit Kettensäge. Was soll das heißen? Du hast ihnen eine Nachricht geschickt. Ich musste doch irgendwas tun. Ist dir eigentlich klar, wie grotesk das ist? Du kannst doch nicht einfach herumrennen und Drohbriefe an deine Nachbarn verschicken. Ich habe ihn ja nicht unterschrieben. Ich wollte nur, sie sollten glauben, dass ich sie erpressen will. Wenn sie mit dir zu verhandeln beginnen. Verhandeln? Ja, verhandeln. Bedeutet das, sie haben es getan. Es ist fast Mitternacht. Du musst da jetzt hinaufgehen, Hadley. Esther. Du musst da rauf. Wenn Andrea Booth wirklich schuldig ist, dann wird sie uns mit einem Schweigegeld mundtot machen, bevor wir sie bei der Polizei verpfeifen. Esther, denk doch mal nach. Wenn sie wirklich so mörderisch ist, wie du behauptest, dann wird das Erste sein, was sie tut, wenn ich Schweigegeld von ihr verlange, dass sie mich kalt macht. Das ist richtig. Du brauchst eine Waffe. Hier, nimm ein Messer, für alle Fälle. Das ist ein Brotmesser. Ja, ich will ja nicht, dass du sie verletzt, Hadley. Hast du ein Handy? Ja. Wenn sie dich bedroht, ruf mich an. Sieh nach, ob's im Bad Blutflecken gibt. Kaum war Hadley fort, wurde mir klar, dass ich einen kapitalen Fehler gemacht hatte. Das war wirklich ernst. Wenn Andrea Booth meinen Brief gelesen hatte, wusste sie, dass sowohl ich als auch Hadley sie verdächtigten. Und wenn sie Mr. Booth wirklich umgebracht hatte, welche Chance bliebe Hadley da noch? Ich will damit sagen, Mord ist vermutlich so wie Skilaufen. Oder reden in der Öffentlichkeit. Es fällt einem umso leichter, je öfter man es tut. Gerade wollte ich die Polizei anrufen. Hadley? Esther. Wo bist du? Im Kleiderschrank im Treppenhaus. Andrea Booth und der Mann schieben die Koffer zur Wohnungstür hinaus. Du musst unbedingt von da weg. Ich habe ganz genau das Gleiche gedacht. Oh, verdammt. Was ist? Schon in Ordnung. Ich habe das Brotmesser fallen lassen. Haben sie dich gehört? Ich glaube nicht, dass sie... Hadley? Hadley! Ist mit dir alles in Ordnung? Geben Sie mir bitte die Polizei. Ein Notfall. Hallo? Mein Freund ist ermordet worden. Ich habe gerade noch mit ihm am Telefon gesprochen, da kamen meine Nachbarn zurück. Meine Nachbarn haben schon einen anderen Mann umgebracht und jetzt bringen sie meinen Freund um. West One, Was soll das heißen? Sie müssen mich mit der zuständigen Polizeistation verbinden. Während wir reden, wird mein Freund umgebracht. Hallo! Hallo! Macht nichts weiter. Vergessen Sie die ganze Sache. Er lebt. Selbstbemitleidungs-AG. Kaum waren Sie mit den Koffern auf der Treppe, habe ich mich da hinausgeschlichen. Hadley, es tut mir unendlich leid. Ich hätte dich da nie und nimmer raufschicken dürfen. Bist du nun zufrieden? Keine Leichen. Ich muss mir überlegen, wie ich auf andere Weise da hineinkomme. Esther, jetzt sind sie doch weg. Lass es ganz einfach gut sein. Und gib mir einen Drink. Da ist Wodka. Ach, ich hasse diese Wohnung. Arme Esther. So ist das. Eigentlich soll ich Mrs. Sloans äußerst kostbaren CD-Player nicht benutzen. Na, da muss ich mich eben verklagen. Das ist schon besser. Himmlisch. Gib mir den Wodka rüber. Wie geht's mit dem Drehbuch voran? Hast du's fertig? Fast. Wenn ich mich während der ganzen nächsten Woche an den Schreibtisch fessle. Das ist doch großartig. Ach, das Drehbuch ist Mist, Hadley. Alles in meinem Leben ist Mist. Auf was? Schau dir meine Stirn an. Ein Mitesser. Ich bin 38 Jahre alt und bekomme immer noch Mitesser. Und schau dir mich an. Ich verliere meine Haare. Weißt du, wen ich noch nie gelesen habe? Prust. Prust. Ich habe Krieg und Frieden nie zu Ende gelesen. Hör uns bloß mal zu. Eine Selbstbemitleidungs-AG. Wir könnten ja... Esther. War ja nur ein Vorschlag. Ich würde lieber reden. Okay. Worüber? Meine Ehe ist zu Ende. Ich weiß, aber ich dachte immer, du und Eleanor, ihr werdet ein perfektes Paar. Wir waren nie perfekt. Wir haben nur immer so getan. Liebst du sie noch immer? Ich weiß nicht. Es ist ganz einfach noch zu früh für eine Beziehung mit jemand Neuem. Also, ich bin ja nun wirklich nicht jemand Neues, Hadley. Manchmal habe ich mich gefragt, wie das wohl gewesen wäre, wenn du und ich... Manchmal, so um diese Zeit wie jetzt, in der Nacht, wenn ich in eine leere Wohnung zurückkomme, mich fertig mache, um ins Bett zu gehen, dann wäre es hin und wieder schön, jemand in die Arme sinken zu können. Mhm. Nicht, dass das hin und wieder nicht vorkäme. Das bezweifle ich auch nicht. Aber nicht oft genug. Du bist eine fantastische Frau, Esther Salzburg. Ich weiß. Aber was willst du jetzt damit anfangen? Ich werde dich jetzt zärtlich umarmen und dir einen zärtlichen Kuss geben. Und dir wehmütig eine gute Nacht sagen. Gute Nacht, Herr Leutnant. Ich rufe dich morgen an. Schlaf ein bisschen. Sie machen einen großen Fehler. Nachdem Hadley gegangen war, habe ich noch ein Glas Wodka getrunken. Na gut, es waren noch drei. Ich döste auf dem Sofa vor mich hin, träumte von Sonnenaufgängen und von mir am Strand, wie ich am Wasser entlang ging, als plötzlich ein Segelboot in einiger Entfernung kenterte, obwohl das Meer ganz ruhig war. Und dann war da ein Klang, als ob etwas zersplittern würde. Holz und Glas und Wellen, alles stürzte übereinander. Dann machte ich meine Augen auf und die Tür zum Patio hing nur noch in den Angeln und Andrea Booth schleppte sich auf mich zu und hielt eine Axt. Warum haben Sie mir nachgeschnüffelt? Das habe ich nicht. Der Brief, das waren doch Sie. Nein. Die Frau, die ihre Katze verloren hat, die haben Sie mir doch auf den Hals geschickt. Nein. Der Mann und die junge Frau, die haben Fotos von mir gemacht. Nein, wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Für niemand. Mein Freund hat Sie gesehen. Dann irrt sich Ihr Freund. Wieso stecken Sie Ihre Nase in das, was ich dem Sozialamt erzähle? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Dieses Geld habe ich mir verdient. Schließlich habe ich ja Steuern bezahlt, als ich noch einen Job hatte, oder? Glauben Sie mir, ich weiß gar nichts darüber. Schau sich doch bloß einer hier um. Schöne Teppichböden, Samtkissen und so. Also ehrlich gesagt, ich bin für die Einrichtung nicht verantwortlich. Für meinen Geschmack sieht das alles ein bisschen sehr nach Wien um die Jahrhundertwende aus. Glauben Sie denn, Sie könnten sich ins Leben anderer Leute einmischen? Das geht Sie einen Scheißdreck an, was ich der alten Kuh vom Sozialamt erzählt habe. Ich habe meine Steuern gezahlt. Daran zweifle ich keinen Augenblick. Die werden mir jetzt durch die Zahlungen sperren, wenn Sie denen sagen, dass mein Freund und ich zusammen wohnen. Ich werde niemandem irgendetwas sagen, ganz bestimmt nicht. Wie viel Geld verdienen Sie? Hä? Sagen Sie es mir! Ziemlich wenig, ganz bestimmt. Jetzt sieh sich doch bloß einer diese Spiegel hier an. Ich weiß, sie sind einfach lächerlich aufgemotzt. Wo kommen Sie her? Aus den Staaten. USA. Sind Sie schon mal in Amerika gewesen? Es ist ein unglaublich schönes Ferienziel. Schnauze! Gut, ich halte die Schnauze. Schnauze! Sie haben mein Leben zerstört! Das haben Sie! Nein, da irren Sie sich gewaltig. Ich werde dafür sorgen, dass Sie für immer die Schnauze halten. Nein, bitte! Gehen Sie darüber! Weg von dem Fenster! Ich brauche meine Krücken. Das glaube ich Ihnen gerne. Damit Sie mir eins über den Schädel ziehen können. Nein, wirklich, ich verabscheue Gewalt. Gehen Sie darüber! Glauben Sie mir, Mrs. Booth, Sie machen einen großen Fehler. Was? Woher wissen Sie, wie ich heiße? Ich habe es nicht gewusst. Haben Sie mir nicht Ihren Namen gesagt? Ich? Niemals! Also, woher wissen Sie, wie ich heiße? Mein Gott, so hören Sie doch. Ich werde zu niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen sagen. Ich muss dafür sorgen, dass Sie für immer die Schnauze halten. Das ist schon besser. Sie machen einen großen Fehler. Kommen Sie da hinter dem Stuhl raus. Sie sollten jetzt besser gehen. Kommen Sie raus. Verstehen Sie doch, ich kann mir ja vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Ich werde dafür sorgen, dass Sie für immer die Schnauze halten. Raus da. Raus. Ja! Raus. Nein. Raus. Wann hat es angefangen zu regnen? Esther. Esther. Ich bin's, Caroline. Caroline. Du bist wach? Caroline, wo bin ich? In deiner Wohnung in London. Der Arzt sagt, du wirst schon wieder auf die Beine kommen. Was ist mit der Frau mit der Axt? In Polizeigewahrsam. Der Arzt war sich nicht sicher, an wie viel du dich erinnern würdest. Ich erinnere mich genau. Sie wollte mich umbringen. Deine Nachbarn haben gegen die Tür geschlagen, um sich über den Lärm zu beschweren. Was für Nachbarn? Die von nebenan. Du weißt doch. Die, die nie aus dem Bett kommen. Wie verrückt. Die haben mein Leben gerettet? Ja. Sie haben gesagt, die Musik sei so laut gewesen und hier sei herumgeschrien worden. Die haben eine halbe Unendlichkeit an deine Tür geschlagen, aber keiner hat aufgemacht. Dann sahen sie Andrea Booth, wie sie hinten über die Mauer deines Patios abhauen wollte. Nur, dass sie eingeklemmt war. Eingeklemmt? Ihr Körper war eingekeilt zwischen der großen Terrakotta-Vase und dem Gitter. Inzwischen hatten deine Nachbarn aber dich entdeckt. Du lagst auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Das muss ich unbedingt der Polizei sagen. Keine Sorge, Hadley und ich sind zur Polizeiwache gegangen. Wir haben denen dort alles erzählt. Die Kettensäge, die Müllsäcke, der Mann auf dem Dach. Dann hatte ich also recht. Nicht ganz. Die Polizei hat zwar ein paar Müllsäcke aufgestöbert, aber die waren voller Bauschutt. Das verstehe ich nicht. Der Mann von Andrea Booth hat das Badezimmer vergrößert. Ohne Erlaubnis der städtischen Baubehörde. Deshalb hast du mitten in der Nacht die Kettensäge gehört. Aber sie kam mit einer Axt auf mich zu, Caroline. Weiß ich doch. Sie hatte einfach Angst, du würdest die Hotline anrufen und sie beim Sozialamt denunzieren. Die Hotline? Andrea Booth bekam Sozialhilfe, auf die sie kein Anrecht hatte. Immer wieder hat sie gesagt, sie habe schließlich ihre Steuern bezahlt. Hadley sagt, du kannst froh sein, dass du lebst. Wo ist Hadley? Abgereist nach Afghanistan. Oh. Esther, es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ich höre? Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich habe Hadley nie besonders attraktiv gefunden. Er war wie der Schulfreund meines Bruders, du weißt schon, aalglatt und ironisch. Soll das heißen, dass du und Hadley... Es ist aber erst seit ganz kurzem. Dann habt ihr jedes Mal, wenn dein Anrufbeantworter eingeschaltet war und sein Anrufbeantworter eingeschaltet war... Ich treffe ihn im September in Indien. Ich stelle mich dir nicht in den Weg. Ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Ich meine... Es regnet. Wann hat es angefangen zu regnen? Heute Morgen, ganz früh. Der Regen hat die Hitzewelle beendet. Es ist so ruhig. Soll ich dich schlafen lassen? Ja. Danke dir. Weck mich in 1000 Jahren wieder auf. Die absolut ungewöhnlichste Aufregung. New York im September. Die Straßen der Upper West Side sind wieder einmal mit Professoren der Columbia University, mit persönlichen Fitnesstrainern und Pizzalieferanten vollgestopft. Die Bäume im Central Park sehen aus, als wollten sie jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Die undichte Stelle in meinem Badezimmer ist immer noch undicht. Kaum war ich zurück, hat Walter mich aus dem Filmprojekt rausgeschmissen. Nein, nein, nein, tut mir leid, Esther, aber ich kann es nicht zulassen, dass die Dame den ganzen Film zu ihrem macht. Verstehe, Walter. Aber das andere Projekt, Esther, das wäre was für dich. Zwei Stripperinnen in Las Vegas wollen sich nicht mehr von Männern anmachen und schikanieren lassen. Da toben sie herum und Thelma und Louise, also die Stripperinnen... Nein, danke, Walter. Hör dir erst mal das Ende an. Ich brauche mir das Ende nicht anzuhören. Ich will selber etwas schreiben. Etwas Eigenes. Etwas mit Herz. Herz? Du meinst was Hochgestochenes? Was Hochgestochenes ist gut. Das ist nichts Hochgestochenes. Das ist etwas Langwieriges, Walter. Verschwende dein Geld nicht auf diese Art. Unterdessen hatte sich Caroline Mitte September mit Hadley in Indien getroffen. Sie schickte mir 3 Postkarten. Die erste aus Agra. Hadley hat mir heute Morgen einen Heiratsantrag gemacht. In den Gärten des Taj Mahal. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles Liebe, Caroline. Die zweite aus Jodhpur. Ich habe Hadleys Antrag heute Abend angenommen. Im Restaurant des Yumai Bevan Palace Hotels. Versuch dir vorzustellen, Harrods auf einem Hügel in der Wüste, dann hast du eine Vorstellung. Alles Liebe, Caroline. Die dritte aus Baikonur. Niedergestreckt mit Magen-Darm-Katar. Hadley sagt, ich sei ein Hypochonder. Das Schwein. Die Verlobung ist aufgelöst. In derselben Post lag auch eine Karte von Hadley. Ich muss mich nun wohl selbst finden. Allein. Am glücklichsten bin ich in der Wüste. Auf einem Kamel. Völlig allein. Der Rest war auf Altgriechisch geschrieben. Ich habe nicht hämisch gefeixt. Naja, vielleicht ein bisschen. Wie üblich war ich viel zu sehr damit beschäftigt, legale und doch interessante Wege zu finden, um meine Steuern zu bezahlen. Ach ja, ich hatte auch noch einen Brief von Mrs. Krogstad erhalten. Mrs. Booth ist verschwunden. Die Nachbarn sagen, sie habe eine Bewährungsstrafe bekommen. Sie glauben, sie sei in den Norden gezogen. Ich sage, man soll keinem trauen und sich lieber um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Es ist kalt geworden. Es ist, wie es sein soll. Mein Leben nahm wieder den gewohnten New Yorker Rhythmus an. Morgens am Computer, nachmittags im Park, abends im Kino. Am 1. Oktober bekam ich einen Brief von meiner Londoner Vermieterin, Lucinda Sloane. Liebe Miss Salzburg, ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich nicht schon früher geschrieben habe. Ich bedauere Ihnen, den Kautionsbetrag nicht zurückerstatten zu können. Ich brauchte die gesamte Summe, um die Schäden an der Patiotüre und dem Chippendale-Stuhl zu bezahlen. Lassen Sie mich wissen, ob Sie die Wohnung auch nächstes Jahr wieder mieten möchten. Wo sonst könnten Sie eine so zentral gelegene und so außerordentlich ruhige Bleibe finden? Mit freundlichen Grüßen, Lucinda Sloane. Die spinnt. PS, wir hatten noch etwas Aufregung. Es gab ein Problem mit dem Abfluss nebenan. Und als die Installateure die Rohre abgenommen hatten, was glauben Sie wohl, was Sie da fanden? Die Reste einer Leiche. Da wären Sie wohl gerne dabei gewesen. Tolles Material für ein Drehbuch. Tja, Mrs. Sloane, gute Idee. And often I've sighed. I'm never a bridesmaid. I'm always the bride. I never divorced them. I hadn't the heart. yet remember these sweet words till death do us part. Salzburg in London von Marcy Cahan, aus dem Amerikanischen von Moshe Khan. Die Rollen und ihre Darsteller: Esther Salzburg, Martina Gedeck, Hedley Whitman, Max Volkert Martens, Caroline Kerrigan, Donata Höffer, Andrea Booth, Beate Abraham, Mrs. Krogstad, Anna Bergmann, Walter Goldsmith, Reinhard Schulat, Lucinda Sloan, Gisela Zülch, Klavier Sabine Müller. Technische Realisation Rudi Stückrath und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Thomas Leutzbach. Regie Klaus Mehrländer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Redaktion und Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustorf.